Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Zwillingsbruder. Der Mann war auffällig gut gekleidet und beim Händedruck versuchte er, wie ein Staatsmann zu wirken. Offenbar hatte ich es wieder einmal mit einem Mann aus der besseren Gesellschaft zu tun. Ich freute mich innerlich auf den hohen Scheck und hörte mir dann an, was der Mann mir mitzuteilen hatte. Klotz ist mein Name. Herbert Klotz. Ich möchte, dass Sie meinen Bruder suchen. Ihren Bruder? Ja. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vor einer Woche. Vor einer Woche? Ja. Falls Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Gehör haben, ich wüsste deinen ausgezeichneten Arzt. Schon gut. Spielt Ihr Bruder manchmal Halma? Halma? Ihr Gehör scheint auch nicht mehr das Beste zu sein. Also gut, ich nehme alles zurück. Ihr Bruder ist also gar nicht verschwunden. Wie bitte? Aber natürlich ist er verschwunden. Und Sie haben ihn vor einer Woche zum letzten Mal gesehen? Herrgott, noch mal, das sagte ich Ihnen doch schon. Sehen Sie Ihren Bruder normalerweise täglich? Nein, aber wir telefonieren zweimal in der Woche. Dann haben Sie Ihren Bruder gar nicht gesehen vor einer Woche, sondern nur gehört. Tja, also, wenn man es genau nehmen will, stimmt das. Aber so kommen wir nicht weiter. Wie und weshalb wir weiterkommen, überlassen Sie getrost mir, falls ich überhaupt mit Ihnen irgendwo hinkommen möchte. Gut, gut, gut. Es mag für Sie seltsam erscheinen, dass ich einen so regelmäßigen Kontakt zu meinem Bruder pflege. Aber er ist nicht einfach nur mein Bruder. Er ist mein Zwillingsbruder. Interessant. Es gibt also noch so einen wie Sie. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Wir sehen zwar exakt genau gleich aus, auch heute noch, aber unsere Charaktere sind gänzlich verschieden. Mein Bruder war schon immer etwas leichtsinnig. Ich bin eher ein Pedant. Sie glauben, dass Ihr Bruder tot ist? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Sie sprachen von ihm in der Vergangenheitsform. Er war und ist ganz anders als ich. Deshalb mache ich mir auch Sorgen. Er hat nicht immer in den besten Kreisen verkehrt. Er beschrieb mir die Kreise, in denen sein Bruder verkehrte. Sie waren ein bisschen enger und gefährlicher als jene Kreise, in denen sich die meisten Menschen abmühen. Herr Klotz war jedenfalls davon überzeugt, dass die Kreise seines Bruders so abwegig waren, dass sie sich auch mit Pi kaum berechnen ließen. Das hier ist die Adresse meines Bruders und das ist der Schlüssel zu seiner Wohnung. Könnte ich vielleicht noch ein Foto Ihres Bruders haben? Ein Foto? Ja, das ist ein Stück Papier mit einem Bild drauf. Sie begreifen wohl noch immer nicht. Mein Bruder sieht haargenau gleich aus wie ich. Haargenau? Sie haben ja beinahe keine Haare mehr auf dem Kopf. Eben. Und mein Bruder auch. Kapiert? Der Mann war mir nicht sonderlich sympathisch, aber seine Brieftasche sah edel aus. Ich machte mich auf den Weg zu der Wohnung seines Bruders. Sie war in einem nicht gerade sehr vornehmen Quartier. Ich wollte die Tür öffnen, aber es gab nichts zu öffnen. Im Innern der Wohnung war gerade eine Frau am Staubsaugen. Sind Sie Frau Klotz? Was machen Sie hier? Ich suche Herrn Klotz. Herr Klotz ist nicht da. Ich habe ihn schon seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Und eine Unordnung ist das hier. Grauenhaft, sage ich Ihnen. Grauenhaft. Sind Sie seine Putzfrau? Na, nicht mehr lange. Herr Klotz schuldet mir noch 500 Franken. Sein Bruder macht sich Sorgen um ihn. Sein Zwillingsbruder? Ein feiner Mensch. Wir können Zwillingsbrüder nur so verschieden sein. Da bin ich überfragt. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen in der Wohnung? Allerdings. Als ich heute hier erschien, war eine junge Frau in der Wohnung. Sehr teuren Schmuck trug die. Außer dem Schmuck war ihr an der Frau allerdings nichts aufgefallen. Ich hatte noch nicht sehr viel in den Händen und möglicherweise war der Bruder meines Klienten mit einer jungen Frau durchgebrannt und die ganze Aufregung umsonst. Ich schaute dennoch beim Polizeipräsidium vorbei. Na, Maloney, was haben Sie uns denn heute zu berichten? Der Pluralis Majestatis liegt Ihnen nicht. Von was für einem Stativ reden Sie? Ach, nehmen Sie es nicht persönlich. Ich wollte mich nach einem Mann erkundigen. Etwa 1,80, 54 Jahre alt, gelichtetes Haupt und hört auf den Namen Hermann Klotz. Moment mal. Das könnte er sein. Kommen Sie mit, Maloney. Er führte mich in den Keller. Seit es der Stadtverwaltung finanziell immer schlechter ging, sparten sie an allen Ecken und Enden. Deshalb war ich auch nicht erstaunt, dass es in dem Raum, in dem wir landeten, bitterkalt war. Der Polizist öffnete eine Schublade. Ist er das? Faszinierend. Der sieht genauso aus wie mein Klient. Na, Maloney, ist wieder einer Ihrer Klienten bei uns im Gefrierfach gelandet? Nein. Das da ist Hermann Klotz. Mein Klient heißt Herbert Klotz und sieht genau gleich aus. Zwillinge? Ja. Wo haben Sie den gefunden? Gestern früh im See. Er ist erstochen worden. Hat schon einige Tage im See gelegen. Ziemlich seltsame Geschichte. Der Mann hatte Blue Jeans und ein Hemd an. Was ist daran seltsam? Das, was darunter zum Vorschein kam, Maloney. Unter den Blue Jeans trug der Mann eine Badehose. Vielleicht gehörte er zu diesen Verrückten, die auch im Winter ins Wasser springen. Schon möglich. Tote Männer, die Damenslips tragen, kommen ab und zu vor. Aber eine Badehose ist selten. Er erzählte mir noch einige nette Geschichten über Leichen und deren Bekleidung. Dann ließ er mich endlich wieder gehen. Während ich mich auf den Weg zu meinem Klienten machte, überlegte ich mir, ob ein Zwilling auch noch ein Zwilling ist, wenn sein Zwillingsbruder tot ist. Es dauerte einige Minuten, bis Herbert Klotz sich so weit gefasst hatte, um einige Worte über die Lippen zu bringen. Ich wartete geduldig. Das ist entsetzlich. Es ist beinahe so, wie wenn ein Teil von mir weggestorben ist. Können Sie das verstehen? Ich weiß nicht. Mich gab's immer nur einmal. Wenn ein Teil von mir wegstirbt, bin ich invalide. Es gibt doch eine Theorie, dass Zwillinge häufig kurz nacheinander sterben. Glauben Sie, dass es der Mörder nun auf Sie abgesehen hat? Sie verstehen mich nicht. Ist vielleicht auch nicht zu verstehen. Hatte Ihr Bruder Feinde? Gut möglich. Mein Bruder hatte es nicht leicht. Es ging ihm einiges daneben im Leben, auch finanziell. Er lebte immer ein wenig auf zu großem Fuß. Und er verkehrte in einem Nachtclub. Das hat ihn ein kleineres Vermögen gekostet. Fühlte er sich bedroht? Nein, ich glaube nicht. Ich überredete ihn, mit mir zusammen den Nachtclub aufzusuchen. Es war ein Schuppen jener Sorte, in den Leute reingingen, die groß hinaus wollten, die dann aber meist auf den Knien hinausgingen. Es vergingen keine 2 Minuten und schon stand ein breiter Mann mit übler Visage vor uns. Sie haben ja ein Lokalverbot, verschwinden Sie. Sie verwechseln mich. Deine Visage kann man nicht verwechseln, Kumpel. Und weshalb hat dieser Herr Lokalverbot? Anweisung der Geschäftsleitung. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Jetzt mal raus hier! Dann geben Sie uns wenigstens die Adresse des Geschäftsführers. Polizei oder was? Vielleicht soll ich mir den Laden etwas genauer ansehen. Schon gut. Er gab mir eine Karte und dann gingen wir. Herbert Klotz war noch immer erregt. Doch als wir draußen waren, wurde er wieder nachdenklich. Vielleicht habe ich meinen Bruder doch nicht so gut gekannt, wie ich immer dachte. Sieht ganz danach aus, dass er hier nicht sehr beliebt war. Ich möchte jetzt nach Hause. Meine Frau kommt in einer Stunde. Sie sagten mir gar nicht, dass Sie verheiratet sind. Wir leben getrennt. Meine Frau ist vor ein paar Monaten ausgezogen. Er erzählte mir noch einiges über seine Frau. Offenbar war Herbert Klotz ein sehr korrekter Mensch. So korrekt, dass seine Gattin inmitten seiner korrekt arrangierten Welt kaum noch atmen konnte. Ich machte mich auf den Weg zur Geschäftsleitung des Nachtclubs. Der Weg lohnte sich. Ja, Hermann Klotz hat in meinem Etablissement Hausverbot. Hermann Klotz ist tot. Tot? Mist. Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Klotz hatte Schulden bei mir, einige tausend. Die muss ich jetzt wohl abschreiben. Machten Sie Geschäfte mit ihm? So kann man das auch nennen. Klotz hatte eine Vorliebe für sehr junge und sehr dunkelhäutige Mädchen. Und die haben Sie ihm besorgt? Ich habe nichts Illegales gemacht, Maloney. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Entschuldigen Sie mich. Sie ging zum Telefon. Ich schaute mich in ihrer Wohnung um, so gut das ging. Es war eine Mischung aus Wohnung, Büro und Kunstmuseum. Die junge Frau war offenbar nicht nur sehr geschäftstüchtig, sondern auch sehr narzisstisch. Es standen eine Menge Fotos der schönen Geschäftsführerin herum. Ich steckte eines ein und nach ein paar netten Floskeln verabschiedete ich mich. Es dauerte eine Weile, bis ich die Putzfrau des Ermordeten ausfindig machen konnte. Schrecklich, dass es so weit kommen musste. Eigentlich war Herr Klotz ganz nett. Er war einfach sehr schlampig und ihr machte wohl auch Schulden. Ich habe das immer vermutet. Sie sagten mir, dass Sie eine Frau in seiner Wohnung antrafen, als Sie heute dort sauber machen wollten. Tja, genau. Teuren Schmuck trug sie. Ein ganz junges Ding. War das die Frau? Tja, klar, das ist sie. Ist sie die Mörderin von Herrn Klotz? Diese Frage stellte ich mir auch, ehe ich mich schlafen legte. Sie hatte ein Motiv. Vielleicht hatte sie sogar mehr als nur ein Motiv. Und vor allem schien sie einen Schlüssel zu Hermann Klotz' Wohnung zu besitzen. Während ich mir so meine Gedanken machte, schlief ich ein. Es war um die Mittagszeit, als ich das Haus betrat, in dem die Geschäftsführerin des Nachtclubs wohnte. Doch anstelle der jungen Frau traf ich auf einen älteren Mann. Zu spät, Maloney. Wir sind diesmal beide zu spät gekommen. Die Frau ist tot. Und ich dachte schon, der Fall sei gelöst. Wussten Sie, dass dieser Klotz, ich meine der tote Klotz, ein Verhältnis mit dieser Frau hatte? Nein, aber ich habe etwas in der Richtung vermutet. Wir haben einen Zeugen, der dies einwandfrei beweisen kann. Er ist übrigens ein Kollege von Ihnen. Interessant. Und wer war sein Auftraggeber? Er hat doch die beiden beschattet, oder? Ja, der Auftraggeber hat ein einwandfreies Alibi. Er sitzt nämlich seit 6 Monaten im Gefängnis. Er war der Freund dieser Dame. Und wenn er einen Killer engagiert hat für die beiden? Das werden wir überprüfen. Ist nicht nötig. Wie bitte? Ich habe da meine eigene Theorie. Und die werden Sie mir jetzt erzählen, Maloney. Aber ein bisschen plötzlich. Nein. Zuerst möchte ich noch mit meinem Klienten sprechen. Meinetwegen. Und Sie dürfen mitkommen. Muss das denn sein? Es musste sein, denn als Detektiv hat man nicht so guten Zugang zu Leichen und anderen Dingen, die die Polizei gerne unter Verschluss hält. Mein Klient hatte sich von seinem Schock gut erholt. Und er war nicht allein. Das ist Gertrud, meine Frau. Das ist wohl Schicksal, Maloney. Ich habe meinen Bruder verloren und dafür meine Frau zurückgewonnen. Gertrud wird wieder zu mir ziehen. Ja, meine Herren. So ist es. Mein Mann hat sich gebessert. Er ist heute viel lockerer als früher. Trotz des Schicksalsschlages mit seinem Bruder. Kein Wunder. Wie bitte? Sie sagten eben, dass sich Ihr Mann verändert hat. Ja. Sie meint damit, dass ich in mich gegangen bin und Fehler entdeckt habe. Ich möchte das Leben künftig etwas lockerer nehmen. Mehr genießen. Sie verstehen? Schon gut. Sie sind gleich an der Reihe. Wie gut kannten Sie den Zwillingsbruder von Ihrem Mann, Frau Klotz? Nicht besonders gut. Er war anders. Er lebte auch ein anderes Leben. Ein lockeres Leben. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Maloney? Das möchte ich auch gerne wissen. Na, zeigen Sie schon, was Sie uns mitgebracht haben. Ich? Ich habe nichts mitgebracht. In Ihrer Manteltasche. Ach so, ja. Hier. Aber was soll das, Maloney? Das ist doch peinlich. Kennen Sie diese Badehose, Frau Klotz? Ja, das ist die Badehose meines Mannes. Sind Sie absolut sicher? Aber natürlich. Mein Mann trägt sie häufig, ein Spleen von ihm. Er duscht öfters am Tag und manchmal auch in den öffentlichen Duschen. Und da trägt er immer eine Badehose. Herbert, sag doch auch etwas. Maloney. Ich nehme alles zurück. Wenigstens fast alles. Das war ja schon beinahe wie bei diesem Columbo. Herbert, was ist los? Stimmt etwas nicht? Allerdings, diese Badehose trug die Leiche, die wir aus dem See fischten. Aber der Mann, zu dem Sie ziehen möchten, ist nicht Ihr Mann, sondern dessen Zwillingsbruder Hermann. Es hat keinen Sinn zu leugnen, Herr Klotz. Sag, dass das nicht stimmt, Herbert. Es stimmt, Gertrud. Hermann Klotz, der vor Ihnen steht, war hochverschuldet und er hatte ein Verhältnis mit einer Frau, die seinen finanziellen Rahmen sprengte. Vielleicht wollte er auf seine alten Tage auch bloß mit seinem erfolgreichen Zwillingsbruder tauschen. Er tötete ihn und nahm seinen Platz ein. Deshalb kam Ihnen Ihr Mann so verändert vor. Und was ist mit der jungen Frau, dieser Nachtclubbesitzerin? Weshalb haben Sie die auch noch getötet? Sie wusste es. Sie rief mich an, nachdem Maloney bei ihr war. Sie erkannte mich sofort. Ich hatte Schulden bei ihr. Sie wollte nichts mehr von mir wissen, deshalb auch das Lokalverbot. Und jetzt wollte sie mich erpressen. Ich bin offenbar nicht fähig, das Leben eines erfolgreichen Mannes zu führen. Ich verstehe das alles nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Du hast den falschen Zwilling geheiratet, Gertrud. Bei der Gerichtsverhandlung sprach Hermann Klotz kein Wort. Auch später im Gefängnis soll er kaum etwas gesagt haben. Die Witwe seines Bruders besuchte ihn häufig. Und ein Gefängniswärter erzählte mir später einmal, dass sie Klotz abwechslungsweise mit Hermann und Herbert ansprach. Und Klotz habe jedes Mal gelächelt und mit dem Kopf genickt. So geht das.